In Deutschland leben wir nicht gerade in einem Gebiet mit vielen Durchfallerregern. Auch wenn wir mal eine Darmgrippe erhaschen, ist unsere Umwelt mit viel ungefährlicheren Mikroben bestückt als beispielsweise Indien oder Spanien. Deshalb sollte man sich auch keine großen Sorgen machen, wenn man eine Blinddarm-OP hatte oder vor sich hat. Die Immunzellen des restlichen Dickdarms sind zwar nicht ganz so dicht beieinander, aber insgesamt sind sie um ein Vielfaches zahlreicher als die des Wurmfortsatzes und kompetent genug, den Job zu übernehmen. Jetzt dürfte klarer sein, wozu wir den Blinddarm bzw. Wurmfortsatz haben. Warum aber hängt da so ein Dickdarm dran? Die Nahrung wurde ja schon aufgenommen, Zotten gibt es hier auch keine mehr und was will die Darmflora überhaupt mit den unverdaulichen Resten? Unser Dickdarm schlängelt sich nicht umher. Er legt sich wie ein dicker Bilderrahmen außen um den Dünndarm herum. Dass er dick genannt wird, ist für ihn keine Beleidigung. Er braucht für seine Aufgaben eben mehr Raum. Wer gut mit seinen Ressourcen umgeht, übersteht auch harte Zeiten. Genau das ist das Lebensmotto unseres Dickdarms. Er lässt sich für alles übrig gebliebene Zeit und verdaut gründlich zu Ende. Im Dünndarm kann in der Zwischenzeit schon die zweite oder dritte Mahlzeit aufgenommen werden, der Dickdarm lässt sich davon nicht beirren. Überbleibsel aus dem Essen werden etwa 16 Stunden lang gewissenhaft verarbeitet. Dabei werden Stoffe aufgenommen, die wir sonst in aller Eile verloren hätten. Wichtige Mineralien wie Calcium können erst hier wirklich resorbiert werden. Durch die sorgfältige Zusammenarbeit von Dickdarm und Darmflora bekommen wir außerdem eine Extradosis energiereicher Fettsäuren, Vitamin K, Vitamin B12, Thiamin, auch Vitamin B1 genannt, und Riboflavin, Vitamin B2. Das ist für vieles hilfreich, zum Beispiel für eine funktionierende Blutgerinnung, für starke Nerven oder auch als Schutz vor Migräne. Wie im Dünndarm werden alle resorbierten Errungenschaften des Dickdarms über das Blut zur Leber gebracht, dort gegengeprüft und danach in den großen Kreislauf weitergegeben. Die letzten Zentimeter des Darmrohrs schicken ihre Blutgefäße allerdings nicht über die entgiftende Leber, sondern direkt in den großen Kreislauf. In der Regel wird hier auch gar nichts mehr aufgenommen, weil das schlichtweg schon erledigt ist. Es gibt allerdings eine Ausnahme: Zäpfchen. Zäpfchen können viel weniger Medikament enthalten als Pillen und trotzdem schneller wirken. Tabletten und Säfte müssen wir oft nur deshalb so hoch dosieren, weil die Leber einen großen Teil davon entgiftet, bevor sie überhaupt an den Wirkungsort gelangen. Das ist allerdings unpraktisch, weil wir diese Giftstoffe ja wegen ihrer praktischen Effekte haben wollen. Wer die Leber erst gar nicht mit Fiebersenkern und Co. belasten will, nutzt die Abkürzung des Enddarms mit Zäpfchen gut aus. Das ist vor allem bei Kindern und älteren Menschen eine prima Idee.